was schlürfst aus dumpfem moos und triefendem gestein wie eine kröte nahrung ein ein schöner süßer zeitvertreib dir steckt der doctor noch im leib verstehst du was für neue lebenskraft mir dieser wandel in der oede schafft ja würdest du es ahnden können du wärest teufel g'nug mein glück mir nicht zu gönnen mephistopheles ein überirdisches vergnügen in nacht und tau auf den gebirgen liegen und erd und himmel wonniglich umfassen zu einer gottheit sich aufschwellen lassen der erde mark mit ahnungsdrang durchwühlen alle sechs tage werk im busen fühlen in stolzer kraft ich weiß nicht was genießen bald liebewonniglich in alles überfließen verschwunden ganz der erdensohn und dann die hohe intuition mit einer gebärde ich darf nicht sagen wie zu schließen pfui über dich mephistopheles das will euch nicht behagen ihr habt das recht gesittet pfui zu sagen man darf das nicht vor keuschen ohren nennen was keusche herzen nicht entbehren können und kurz und gut ich gönn ihm das vergnügen gelegentlich sich etwas vorzulügen doch lange hält er das nicht aus du bist schon wieder abgetrieben und werd es länger aufgerieben in tollheit oder angst und graus genug damit dein liebchen sitzt da drinne und alles wird ihr eng und trüb du kommst ihr gar nicht aus dem sinne sie hat dich übermächtig lieb erst kam deine liebeswut übergeflossen wie vom geschmolzenen schnee ein bächlein übersteigt du hast sie ihr ins herz gegossen nun ist dein bächlein wieder seicht mich dünkt anstatt in wäldern zu thronen ließ es dem großen herren gut das arme affenjunge blut für seine liebe zu belohnen die zeit wird ihr erbärmlich lang sie steht am fenster sieht die wolken ziehn über die alte stadtmauer hin wenn ich ein vöglein wär so geht ihr gesang tagelang halbe nächte lang einmal ist sie munter meist betrübt einmal recht ausgeweint dann wieder ruhig wie's scheint und immer verliebt schlange schlange mephistopheles für sich geld daß ich dich fange verruchter hebe dich von hinnen und nenne nicht das schöne weib bring die begier zu ihrem schönen leib nicht wieder vor die halb verrückten sinnen mephistopheles was soll es denn sie meint du seist entflohn und halb bist du es schon ich bin ihr nah und wär ich noch so fern ich kann sie nie vergessen nie verlieren ja